Kapitel 10. Die heilige Kommunion darf nicht leichthin unterlassen werden. Erstens, nicht wegen der Versuchungen des Teufels, die gerade bei häufiger Kommunion leichter überwunden werden. Stimme des Geliebten, nimm oft deine Zuflucht zur Quelle der Gnade und der göttlichen Barmherzigkeit, zur Quelle der Güte und Lauterkeit, damit du von deinen Leidenschaften und Fehlern geheilt und gegen alle Versuchungen und Fallstricke des Teufels stärker und wachsamer zu werden verdienst. Der Feind weiß um den Segen und die erneuernde Kraft der heiligen Kommunion. Darum versucht er auf alle Weise und bei jeder Gelegenheit die gläubigen, frommen Menschen, so viel er nur kann, zurückzuhalten und zu behindern. Manche erleiden gerade bei der Vorbereitung auf die heilige Kommunion die ärgsten Versuchungen Satans. Der böse Geist, heißt es bei Hiob 1.6,2.1, mischt sich unter die Kinder Gottes, um sie in seiner gewohnten Bosheit zu erschrecken oder sie gänzlich zu verwirren und einzuschüchtern. So sucht er ihre Liebe zum Erkalten zu bringen und ihren Glauben zu erschüttern, damit sie die Kommunion womöglich ganz unterlassen oder mit Lauheit hinzutreten. Doch man soll sich um seine listigen Trugbilder, wie schmählich und hässlich sie auch sein mögen, nicht kümmern, sondern alle Vorspiegelungen auf sein Haupt zurückschleudern. Verachten, ja verlachen darf man den Elenden und die heilige Kommunion nicht wegen seiner Angriffe und Beunruhigungen unterlassen. Zweitens, nicht wegen kleiner Ängstlichkeiten und Verwirrungen. Oft ist es auch die übertriebene Sorge um die rechte Andacht, die dich zurückhält, oder auch die Angst um die abzulegende Beichte. Handle nach dem Rate der Weisen und leg alle ängstliche Sorge ab. Sie verhindert den Zufluss der Gnade und zerstört die Andacht der Seele. Wegen einer kleinen Verwirrung oder Unruhe bleib nicht von der Kommunion fern. Geh lieber schnell zur Beichte und verzeih andern gern die Beleidigungen. Hast du selbst jemand gekränkt, bitte ihn bescheiden um Verzeihung, und Gott wird dir gnädig sein. Drittens, nicht wegen der Scheu vor der Beichte oder der Hemmungen, die aus dem langen Aufschieben der heiligen Kommunion entstehen. Was nützt es, die Beichte und die heilige Kommunion hinauszuschieben? Befreie dich, so schnell du kannst, von dem Gifte. Speie es schleunigst aus. Beeile dich, das Heilmittel zu empfangen, so wirst du dich besser fühlen, als wenn du lange zögerst. Bleibst du heute aus diesem Grunde fern, dann morgen vielleicht aus einem anderen, der noch schwerer zu wiegen scheint. So kannst du lange von der Kommunion zurückbleiben und immer weniger vorbereitet sein. Schüttle den gegenwärtigen Druck und die Trägheit ab, so schnell du kannst. Es hat keinen Sinn, sich lange zu ängstigen, in Unruhe zu leben und sich wegen der täglichen Hemmungen vom Göttlichen zurückzuziehen. Im Gegenteil, es schadet dir sehr, die Kommunion lange hinauszuschieben. Gewöhnlich pflegt dann eine große Lauheit einzusetzen. Leider gibt es gewisse Christen, die ihre Beichte gern aus Trägheit und Gleichgültigkeit hinauszögern. Sie möchten eben auch den Empfang der Kommunion hinausschieben, um nicht genötigt zu sein, sich mehr zusammenzunehmen. Wie gering ist doch die Liebe, wie kühl die Andacht derer, die die heilige Kommunion so leicht unterlassen. Viertens, nicht wegen der Gleichgültigkeit, wohl aber können uns abhalten echte Demut und rechtmäßige Verhinderung. Wie glücklich und Gott wohlgefällig aber ist jener, der so lebt und ein so reines Gewissen bewahrt, dass er sogar jeden Tag für die Kommunion vorbereitet und sie zu empfangen geneigt wäre, wenn er es dürfte und ohne Anstoß tun könnte. Wer zuweilen aus Demut oder einem stichhaltigen Grunde zurückbleibt, ist wegen der Ehrfurcht, die sich darin ausspricht, zu loben. Hat sich jedoch bei ihm die Lauheit eingeschlichen, so soll er sich aufraffen und tun, was an ihm ist, und der Herr wird seinem Verlangen zu Hilfe kommen, denn der gute Wille findet sein besonderes Wohlgefallen. Wer rechtmäßig verhindert ist, dabei aber stets den guten Willen und die rechte Absicht zu kommunizieren hegt, wird der Frucht des Sakramentes nicht verlustig gehen. Fünftens. Nicht wegen geistiger Kommunion, die meine üblichen Kommuniontage keineswegs verdrängen darf. Denn jeder Fromme kann jeden Tag und zu jeder Stunde mit Gewinn und ungehindert zur geistigen Vereinigung mit Christus gelangen. Doch soll er an gewissen Tagen zur üblichen Zeit den Leib seines Erlösers mit Andacht und Ehrfurcht im Sakramente empfangen und dabei mehr auf Gottes Lob und Ehre schauen als auf den eigenen Trost. Denn so oft er des Geheimnisses der Menschwerdung und des Leidens Christi fromm gedenkt, so oft kommuniziert er mystischerweise und wird er unsichtbar erquickt. Wer sich nur vorbereitet, wenn ein Fest bevorsteht oder weil die Gewohnheit ihn dazu treibt, wird oft unvorbereitet sein. Selig, wer sich dem Herrn zum Opfer anbietet, so oft er die heilige Messe feiert oder die heilige Kommunion empfängt. Sechstens. Zelebrationsregel für den Priester. Wenn du die heilige Messe feierst, sei nicht zu langsam, aber auch nicht zu eilig. Halte dich an die gewöhnliche Weise derer, mit denen du zusammenlebst. Falle anderen nicht lästig und errege keinen Überdruss in ihnen. Geh den gewöhnlichen Weg, so wie es dem Brauch der Tradition entspricht, und diene mehr dem Nutzen der anderen als der eigenen Andacht und Neigung.